Zum 7. Juni gab es im Schülerpalast Mangyongdae ein Konzert der Schüler zum 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation Wir brauchen niemanden in der Welt zu beneiden. Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, erster Vorsitzender des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, sah sich zusammen mit den Delegierten für die Feierlichkeiten zum 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation das Konzert an. Dem Konzert wohnten bei Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZKDA PDAK, Ri Il-fan, Abteilungsleiter des ZKDA PDAK, Chun Yong-nam, erster Sekretär des Zentralvorstandes des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung und weitere Mitarbeiter des Jugendverbandes. Beim Konzert, das mit der Einleitungsmusik Ruhm, dem verehrten Marschall begann, wurden bunte Stücke auf die Bühne gebracht. Darunter waren Chorgesang, Der Feldherr und die Kinder, Instrumentalmusik und Gesang Wir brauchen niemanden in der Welt zu beneiden, Träger des Kim Il-sung und des Kim Jong-il-Preises und Tanz Gum Sun, Mitglied der Kinderorganisation. Nach dem Konzert gratulierte Kim Jong-un den Schülern zu ihrer erfolgreichen Aufführung und erwiderte winkend den Jubel der Zuschauer.